Was war das schön und was waren Sie hier stolz, als 2004 bekannt gegeben wurde, dass die Fußball-WM 2010 in Südafrika stattfinden würde? Nelson Mandela war das Gesicht der Bewerbung. Bei der Bekanntgabe hielt er den WM-Pokal wie ein Baby in den Armen, lächelte selig und sagte, er fühle sich wie ein 15-jähriger Junge. Well, I feel like a young man, not 15. Yeah. Dann die WM selbst. Ein rauschendes Fest, Vuvuzelas in den Stadien, bunt gekleidete Fans aus aller Welt auf den Straßen. Südafrika, die vereinte Regenbogennation als perfekter Gastgeber, stolz auf ihre Organisationskunst, die beste WM aller Zeiten. Und jetzt dieser Skandal. WM-Schmiergeldschock, titelt die Zeitung The Star. WM des Betrugs, die Times. Und der Daily Maverick schreibt, der Tag, an dem die FIFA einen Teil von uns gestohlen hat. Die Reaktionen der Menschen in Südafrika sind unterschiedlich. Manche halten die ganze Geschichte für Unsinn, wie Katlego. Ich glaube das alles nicht. Wir haben nichts falsch gemacht. Südafrika hatte sich schon lange um die WM beworben. Das war doch keine spontane Geschichte. Wir haben niemanden bestochen. Andere wundern sich nicht wirklich. In einem Land wie Südafrika, in dem Korruption Alltag sei, sei alles andere doch ein Wunder gewesen, meint Election Madonsela. Die südafrikanische Regierung ist doch so korrupt. Natürlich haben die FIFA bestochen, um die WM zu bekommen. Ich denke, wir müssen dafür bestraft werden. Offizielle Reaktionen gibt es bisher wenige. Sportminister Fikile Mbalula, der sonst kaum an einem Mikrofon vorbeikommt und gerne über Twitter launige Kommentare ablässt, ist praktisch untergetaucht, hat aber eine Stellungnahme angekündigt. Jeff Radebe, Minister im Präsidialamt, hat gesagt, es habe niemals Beweise gegeben, dass etwas Dubioses in Südafrika passiert sei. Und ein Sprecher des südafrikanischen Fußballverbandes SAFA hat abgewiegelt, die Korruptionsvorwürfe seien nur unbewiesene Unterstellungen. In Südafrika werde gegen niemanden ermittelt. Dabei haben die Verantwortlichen einige Fragen zu beantworten. Wer genau ist Verschwörer Nummer 15? Laut FBI ein hochrangiges Mitglied des südafrikanischen Bewerbungskomitees, das einem FIFA-Offiziellen in einem Pariser Hotel einen Koffer voller Schmiergeld überreicht haben soll. Was weiß Danny Jordan, der damalige WM-Organisationschef und heutige Präsident des südafrikanischen Fußballverbands? Ist es wirklich denkbar, dass er als Chef des Bewerbungskomitees nichts von dem angeblichen Schmiergeld gewusst hat? Für ihn könnte der Skandal kaum zu einem ungünstigeren Moment kommen. Jordan ist heute Morgen zum neuen Bürgermeister von Port Elizabeth gewählt worden. Die Regierungspartei ANC hat ihn dort als Feuerwehrmann installiert. Er soll in der von sozialen Unruhen erschütterten Metropole Korruption und Misswirtschaft bekämpfen.